Mitternacht am Lido. Wer das wohl gewesen ist um Mitternacht am Lido? Ich war ganz alleine und die Nacht war warm. Plötzlich lag mir eine wunderschöne blonde Frau im Arm. Ach, das war eine Seligkeit um Mitternacht am Lido. Es war ein Rausch, wie man ihn nie vergisst. Flüchtig wie der Welle Schaum schwand der seltsame süße Traum. Wer das wohl gewesen ist, sie hat so bezaubernd geküsst.